Irland. Im August des Jahres 1921. Der Keller des Mayfield-Pensionates war feucht und die beiden Mädchen, die sich nun um Mitternacht hier unten aufhielten, fröstelten. Die Kälte hatte sie empfangen, als sie die Treppe des Kellers betreten hatten. Und nun standen sie dicht gedrängt in einem kleinen Raum, in dem im Winter die Kohlen gelagert wurden. Wieso habe ich mich nur dazu überreden lassen, in diesen kalten Keller zu frieren und zu bibbern? Weil du genauso neugierig darauf bist wie ich, was unsere gute Mrs. Bingle hier seit Nächten macht, Miriam. Oh, sieh mal, wen haben wir denn hier? Ich glaube, sie gehört dem Hausmeister. Zumindest habe ich schon einmal gesehen, wie er sie gefüttert hat. Oh, wer ist sie? Psst, Victoria! Mrs. Bingle scheint zu kommen. Da bist du ja, du alter Racker. Du darfst dich doch hier nicht herumtreiben. Das war doch bloß der alte Hausmeister, Mary Ann. Der ist halb blind und halb taub. Wir hätten hier laut singen können und der hätte uns nicht bemerkt. Ja, aber Mrs. Bingle ist nicht taub. Schließlich hätte sie es auch sein können. Sie... Immer dasselbe. Das ist Mrs. Bingle. Seit Jahrzehnten immer dasselbe. Ich habe sie noch nie mit offenen Haaren gesehen. Sonst trägt sie ja immer einen Dirndl. Ich kann es nicht mehr ertragen. Komm, wir wollen sehen, wo sie hingeht. Meinst du wirklich? Mir ist nicht wohl dabei. Lass uns lieber nach oben in unsere Zimmer zurück. Nichts da. Schließlich sind wir aus diesem Grund hier runtergekommen und haben bis jetzt gefroren. Also komm. Es ist nicht meine Schuld. Sieh mal, Mrs. Bingle ist da in den Raum gegangen. Komisch. Sie steht einfach nur da. Wo bist du, kleines Loder? Wo hast du dich versteckt? Mit wem spricht sie da? Ich weiß nicht, dass du mich seit Jahren in meinen Träumen verfolgst. Ich glaube, ich mache mir gleich in die Hose. Ich kann niemanden sehen. Ich glaube, sie spricht zu sich selbst. Es ist nicht meine Schuld, hörst du? Du kannst mich nicht dafür verantwortlich machen. Hör auf damit. Hier kann dich niemand hören. Die Tür ist einfach hinter ihr zugefallen. Lass uns bitte wieder zurück auf unser Zimmer gehen. Gute Idee. Komm. Sachte, Mädchen, ihr rennt mich ja um. Machen um diese Zeit so einen Lärm? Sollen sich bloß nicht von Mrs. Bingle erwischen lassen, dann setzt es was.